Abschnitt 2 aus Nicholas Nickleby, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 48. Kapitel. Zum Benefiz Mr. Vincent Crummles bei seinem unfehlbar letzten Auftreten auf der Bühne. Nicholas fühlte sich durch viele schmerzliche Gedanken niedergedrückt und begab sich mit einem sehr betrübten und schweren Herzen wieder nach dem Comptoir der Gebrüder Wohlgemut. Die eitlen Hoffnungen, welche er sich zu unterhalten erlaubt hatte, die schönen Träume seiner Fantasie, welche vor seinem inneren Blicke Madeleine Brays schönes Bild umspielt, waren jetzt zerstört und keine Spur ihres Glanzes und ihrer Freuden blieb zurück. Es würde ein schlechtes Lob der besseren Natur unseres jungen Freundes sein, und er würde es nicht verdient haben, wenn man sagen wollte, dass die Auflösung, eine solche Auflösung des Geheimnisses, welches Madeleine Bray zu umgeben geschienen, als er, noch nicht einmal ihren Namen kannte, seine Liebesglut abgekühlt oder das Feuer seiner Bewunderung ausgelöscht hätte. Wenn er vorher eine Leidenschaft empfunden, wie sie sich bei jungen, nur von der Schönheit angezogenen Männern einzustellen pflegt, so war er sich jetzt weit tieferer und stärkerer Gefühle bewusst. Doch Ehrfurcht vor der Innigkeit und Reinheit ihres Gemüt, Achtung vor der Hilflosigkeit und Verlassenheit ihrer Lage, Mitleid bei den Prüfungen eines so jungen und schönen Mädchens und Bewunderung des starken und edlen Geistes, der in ihr lebte, das alles schien sie weit über ihn und seine Ansprüche zu erheben und ihm, während es seiner Liebe neue Tiefe und Würde gab, zuzuflüstern, dass dieselbe hoffnungslos sei. »Ich will ihr mein Wort halten, so gewiss ich es ihr gegeben«, sagte er mannhaften Sinnes. »Ich habe kein gewöhnliches Vertrauen zu rechtfertigen und will die mir obliegende doppelte Pflicht mit der strengsten Gewissenhaftigkeit erfüllen. Meine geheimen Gefühle verdienen in einem solchen Falle keine Berücksichtigung und sollen unberücksichtigt bleiben.« Die geheimen Gefühle waren jedoch da, waren fortwährend dieselben, und Nicholas nährte sie eher, als dass er den Versuch gemacht hätte, sie zu unterdrücken, indem er meinte, sie könnten in seinem Innern bei niemandem Schaden anrichten, außer bei ihm selbst, und wenn er sie aus Pflichtgefühl geheim hielte, so hätte er ein zweifaches Recht, sich an ihnen zur Belohnung für sein Heldentum zu erfreuen. Diese und ähnliche Gedanken sowie das, was er gesehen und bei seinem nächsten Besuche zu sehen erwartete, machten ihn zu einem sehr düsteren und zerstreuten Gesellschafter, so dass Tim Linkinwater auf den Verdacht geriet, er müsste irgendwo eine Zahl verschrieben haben, was an seinem Seelenfrieden nagte, weshalb er ihn ernstlich beschwor, wenn es der Fall wäre, lieber sein Herz auszuschütten und die verschriebene Zahl auszuradieren, als sich sein ganzes Leben durch Gewissensqualen zu verbittern. Nicholas erwiderte jedoch auf Tims und Franks Zureden nur, dass er in seinem ganzen Leben nicht vergnügter gewesen wäre, ein mehreres war nicht aus ihm herauszubringen, und so verging der ganze Tag, bis er sich auf den Heimweg begab, voll von denselben Gedanken und stets anlangend bei denselben Schlüssen. In nachdenklichen, verdrießlichen, ungewissen Zuständen dieser Art schlendern die Leute gern umher, ohne zu wissen warum, lesen Maueranschläge mit großer Aufmerksamkeit, aber ohne die geringste Ahnung von dem, was dieselben besagen, und starren begierig durch Ladenfenster nach Gegenständen, welche sie nicht sehen. So heftete auch Nicholas mit der lebhaftesten Teilnahme die Blicke auf einen Komödienzettel an einem der kleineren Schauspielhäuser, bei welchem ihn sein Weg vorüberführte und las das Verzeichnis der Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihre Mitwirkung zu einem Benefiz versprochen hatten, so ernsthaft, als ob es die Namen der Damen und Herren enthielte, welche im Buche des Schicksals am höchsten ständen, und als ob er darin begierig nach seinem eigenen geforscht. Er überblickte den Zettel mit einem Lächeln über seine Zerstreutheit noch einmal von unten bis oben und schickte sich zum Fortgehen an, als ihm die in riesigen Lettern dastehende Ankündigung deutlich wurde. Des in der Provinz hochberühmten Mr. Vincent Crummels unfehlbar letztes Auftreten auf der Bühne. »Wahrhaftig, es muss derselbe sein«, dachte Nicholas. »Es kann keine zwei Vincent Crummels geben.« Er las den Zettel zum zweiten Male. Im ersten Stücke kam ein Baron vor, dessen Sohn Roberto von einem und dessen Neffe Spalletro von einem zweiten Master Crummels, deren letztes Auftreten, gegeben werden sollte. »Ein Kastagnetten-Solo? Das Wunderkind!« Sein letztes Auftreten. Nicholas hegte nicht den mindesten Zweifel mehr, schickte ein Stückchen Papier, auf welchen er seinen Theaternamen mit Bleistift schrieb, hinein und wurde von einem Räuber zu Mr. Crummels geführt. Mr. Crummels freute sich ohne Verstellung, ihn zu sehen, trat von einem kleinen Spiegel zurück und ihm mit einer schief über das eine Auge gesteckten buschigen Augenbraue, die andere Braue und eine falsche Wade in der Hand haltend, entgegen, umarmte ihn und bemerkte sogleich, dass seine Frau sich höchlich freuen würde, Mr. Johnson vor ihrer Abreise noch Lebewohl zu sagen. »Sie waren stets Ihr Liebling, Johnson«, sagte Crummels, »von Anfang an. Ich war vom ersten Tage, als Sie bei uns zu Mittag speisten, Ihretwegen vollkommen ruhig. Es musste gut mit Ihnen gehen, da sie meiner Frau gefielen. Ah, Johnson, was für ein Weib sie ist! Ich bin ihr für ihre Güte in dieser und allen anderen Beziehungen aufrichtig verbunden«, versetzte Nicholas. »Aber wohin gehen Sie denn, dass Sie von Lebewohlsagen reden?« »Haben Sie es nicht in den Blättern gelesen?« fragte Crummels mit einiger Würde. Nicholas verneinte. »Das nimmt mich Wunder. Es stand unter den Mannigfaltigkeiten. Ich hatte es doch hier, wo mag es sein?« Er stellte sich an, als ob er es verloren hätte. »Ja, da ist es.« Mit diesen Worten zog er ein daumengroßes Stück von einem Zeitungsblatt aus der Tasche der Pantalons, die er im gewöhnlichen Leben trug und welche samt denen mehrerer anderer Gentlemen auf einer Art Anrichte lagen. Er reichte es Nicholas, damit derselbe lesen möchte, was ihn, Mr. Crummels, betraf. »Der hochbegabte Vincent Crummels, lange als Schauspieldirektor in Landstätten wie als Schauspieler nicht geringen Ranges berühmt, steht im Begriff, eine Kunstreise über das Weltmeer anzutreten. Wie wir hören, wird ihn seine Gattin und talentvolle Familie begleiten. Wir kennen niemanden, welcher Crummels in seinen eigentümlichen Rollen überlegen wäre, niemanden, der eine ausgezeichnetere Achtung und ein größeres Wohlwollen von Seiten eines zahlreicheren Freunde und Gönnerkreises sowie als Künstler wie als Privatmann genösse. Seine Reise wird von unfehlbarem Erfolge begleitet sein.« »Hier ist noch etwas«, sagte Mr. Crummels Nicholas ein noch kleineres Papierstückchen reichend. »Es ist aus den Nachrichten für Korrespondenten.« Nicholas las laut. »Philodramaticus. Crummels, der Provinzialschauspieldirektor und Schauspieler, kann nicht über 43 sein. Crummels ist kein Preuße, da er in Chelsea geboren ist.« »Das ist ja wunderlich«, sagte Nicholas. »Äußerst wunderlich«, sagte Crummels, sich die Nase reibend und Nicholas mit einer erkünstelten, ganz besonderen Gleichgültigkeit in das Gesicht schauend. »Ich kann gar nicht begreifen, wer dergleichen in die Blätter einrücken lässt. Ich tue es nicht.« Er schüttelte mit bedeutsamer Miene den Kopf, bemerkte, dass es ihm rein unbegreiflich wäre, woher die Zeitungsschreiber alle ihre Nachrichten nehmen, und steckte seine Zeitungsstückchen wieder ein. »Ich bin erstaunt zu hören, dass Sie nach Amerika gehen«, sagte Nicholas. »Sie dachten nicht von fern daran, als ich bei Ihnen war.« »Sie haben recht, damals nicht. Die Sache ist die, Johnson, meine Frau, die wunderbarste aller Frauen.« Er brach hier ab und flüsterte Nicholas etwas in das Ohr. »Ah«, sagte Nicholas lächelnd, »die Aussicht einer Vermehrung Ihrer Familie.« »Die siebente, Johnson«, versetzte Crummles feierlich. »Ich meinte, dass ein Kind wie das Wunderkind ein Schlusskind hätte sein müssen. Allein wir scheinen noch eins haben zu sollen. Sie ist eine äußerst wunderbare Frau. Ich wünsche Ihnen Glück und hoffe, dass das zu Erwartende gleichfalls ein Wunderkind wird. Ich sollte meinen, dass wir ziemlich gewiss etwas Ungemeines zu erwarten haben. Das Talent der drei anderen ist hauptsächlich im Zweikampfe und ernster Pantomime. Ich möchte wohl, dass dieses Anlage zum jugendlichen Trauerspiele zeigte. Ich höre, dass in Amerika etwas der Art noch sehr fehlt. Wir müssten es indes nehmen, wie es kommt. Vielleicht hat es Genie zum Seiltanze. Kurzum, es wird eine Geniespezies haben, wenn es auf seine Mutter artet, denn sie ist ein Universalgenie. Aber welches Genre es auch zeigt, es soll entwickelt und ausgebildet werden. Also reden steckte er die andere Augenbraue an, befestigte die Waden und sodann die Beine von gelblicher Fleischfarbe selbst. Sie sahen in der Kniegegend ziemlich beschmutzt aus, infolge davon, dass sie dort bei Verwünschungen, Gebeten, Todeskämpfen und anderen heftigen Szenen stark mitgenommen waren. Während der Ex-Schauspieldirektor seine Toilette vollendete, teilte er Nicholas mit, dass er in Amerika unter günstigen Umständen anfangen würde, da er glücklich genug gewesen wäre, ein ziemlich gutes Engagement zu erhalten und dass er, denn er und seine Frau dürften doch kaum hoffen, für immer spielen zu können, da sie nicht unsterblich wären, ausgenommen durch den Ruhm in einem figürlichen Sinne, den Entschluss gefasst habe, sich in Amerika bleibend niederzulassen. Er könne mit Grund die Hoffnung hegen, einige eigene Länderei zu akquirieren, wovon sie in ihrem Alter leben und welche sie ihren Kindern hinterlassen könnten. Nicholas lobte diesen Entschluss höchlich und Crummles gab ihm manchfache Nachrichten über die ehemaligen Freunde und Freundinnen. So hörte Nicholas unter anderem, dass Miss Snevellicci glücklich mit einem jungen Lichterhändler verheiratet wäre, der dem Theater die Lichte geliefert, und dass Mr. Lillyweg seine eigene Seele nicht sein zu nennen wagen dürfe, sondern dass Mrs. Lillywegs Herrschaft unumschränkt und so tyrannisch als möglich sei. Nicholas erwiderte Mr. Crummles Vertrauen dadurch, dass er demselben seinen eigentlichen Namen und seine ganze Lage offenbarte, nachdem er ihm in möglichster Kürze gesagt, welche Umstände zu ihrer ersten Bekanntschaft geführt hätten. Crummles beglückwünschte ihn wegen seiner so viel günstiger gewordenen Verhältnisse und sagte ihm, dass er, wenn er Mrs. Crummles vor ihrer Abreise, welche am folgenden Tage stattfinden solle, ein letztes Lebewohl zu sagen wünsche, an einem Abschiedsabendessen teilnehmen müsse, welches der Familie zu Ehren in einem nicht weit entfernten Gasthause veranstaltet sei und bei welchem Mr. Snittle Timberry präsidieren und der afrikanische Verschlinger die Vizepräsidentschaft führen würde. Das Zimmer war unterdessen sehr warm geworden und hatte sich einigermaßen gefüllt, indem vier Gentlemen hereingekommen waren, die einander soeben in dem Stücke, welches gegeben wurde, getötet. Nicholas nahm die Einladung an und versprach, nach dem Schlusse der Vorstellungen zurückzukehren, da er die Abendkühle und Dämmerung draußen dem Mischparfum vom Gase, der Apfelsinenschale und dem Schießpulver vorzog, welcher das heiße und grell erleuchtete Schauspielhaus erfüllte. Er benutzte die Zwischenzeit eine silberne Schnupftabaksdose, so kostbar, als es sein Geldvorrat erlaubte, zu einem Erinnerungszeichen für Mr. Crummles zu kaufen, nachdem er auch ein paar Ohrringe für Mrs. Crummles, ein Halsband für das Wunderkind und für jeden der beiden Masters eine glitzernde Busennadel erstanden, erquickte er sich durch einen Spaziergang, kehrte ein wenig nach der bestimmten Zeit zurück und fand die Lichter ausgelöscht und die Bühne leer. Mr. Crummles ging auf und ab und wartete auf ihn. »Tim Barry wird nicht lange säumen«, sagte der Ex-Schauspieldirektor. »Er hatte bis zuletzt zu tun, spielte im Schlussstücke einen treuen Schwarzen und es kostet ihn einige Zeit, sich abzuwaschen.« »Eine sehr unangenehme Rolle, wie mir deucht«, bemerkte Nicholas. »Dass ich nicht wüsste. Sie ist nicht gar zu schwierig, denn die Schwärze geht ganz leicht wieder herunter, auch braucht nur das Gesicht und der Hals gemalt zu werden. Wir hatten einst einen ersten Trauerspielhelden in unserer Gesellschaft, der sich, wenn er den Othello gab, von Kopf bis zu Füßen schwarz machte, das heißt eine Rolle fühlen und in einen Charakter ganz und con amore hineingehen. Es kommt nicht eben häufig vor, was aber sehr schade ist. Jetzt erschien Mr. Snittle Timberry Arm in Arm mit dem afrikanischen Schlinger, hob, als er Nicholas vorgestellt wurde, den Hut einen halben Fuß vom Kopfe und sagte, dass er stolz auf seine Bekanntschaft wäre. Der afrikanische Schlinger sagte dasselbe und sah aus und sprach recht sehr wie ein Irländer. »Ich sehe durch die Anschlagzettel, dass Sie krank waren, Sir«, sagte Nicholas zu Mr. Timberry, »und hoffe, dass Ihnen die Anstrengungen des Abends nicht geschadet haben.« Mr. Timberry schüttelte zur Erwiderung düster den Kopf, klopfte sich mehrere Male mit großer Bedeutsamkeit auf die Brust, hüllte sich dichter in seinen Mantel und sagte, »Doch, gleich viel, kommen Sie.« Es ist bemerkenswert, dass die Bühnenmenschen, wenn sie sich im Zustande der äußersten Schwäche und Erschöpfung befinden, stets Kraftanstrengungen machen, welche die größte Gewandtheit und Muskelkraft erfordern. So wird man zum Beispiel einen verwundeten Prinzen oder Räuberhauptmann, der sich verblutet und zu schwach ist, sich ausgenommen nach der sanftesten Musik und auch dann nur auf den Händen und Knien von der Stelle zu bewegen, hilfsuchend einer Hütte sich nähern sehen, unter so endlosen und merkwürdigen Verdrehungen und Verrenkungen, wie sie nur von einem sehr starken und in Posituren machen geübten Manne vollführt werden können. Mr. Snittle Timberry war diese Seltsamkeit so natürlich, dass er auf dem Wege nach dem Gasthause die Schwere seiner überstandenen Krankheit und deren zerstörende Wirkung auf das Nervensystem durch eine Reihenfolge gymnastischer Kunststücke dartat, welche die Bewunderung aller Zuschauenden waren. »Dies ist in der Tat eine Freude, die ich nicht erwartet hätte«, rief Mrs. Crummles Nicholas entgegen. »Auch ich nicht«, erwiderte Nicholas, »und nur der Zufall verschafft mir diese Gelegenheit, Sie zu sehen, obwohl ich eine große Mühe nicht gescheut haben würde, dieselbe zu benutzen.« »Da sind alte Bekannte«, sagte Mrs. Crummles, »das Wunderkind in einem blauen, sehr faltenreichen Gazekleide und eben solchen Höschen, sowie die Masters Crummles vorführend. Wie geht es Ihrem Freunde, dem getreuen Digby?« »Digby«, sagte Nicholas, der sich nicht sogleich des Theaternamens seines Schützlings erinnerte. »Ah ja, er befindet sich sehr, doch was sage ich, es geht ihm keineswegs wohl.« »Wie?« rief Mrs. Crummles mit einem tragischen Zurückschrecken aus. »Ich fürchte«, fuhr Nicholas kopfschüttelnd und sich ein Lächeln abzwingend fort, »dass Ihre bessere Hälfte jetzt mehr als je von ihm betroffen sein würde.« »Was wollen Sie damit sagen?« versetzte Mrs. Crummles mit ihrem beliebtesten Wesen. »Woher dieser veränderte Ton?« »Ich will damit sagen, dass ein ehrloser Feind von mir ihn verfolgt, um seinen Hass an mir auszulassen, und indem er mich zu peinigen denkt, ihn dermaßen ängstet und »Doch ich weiß, dass Sie mich entschuldigen werden«, sagte Nicholas abbrechend. »Ich vergaß mich nur einen Augenblick und spreche darüber sonst lediglich mit Personen, welche die näheren Umstände kennen.« Er begrüßte das Wunderkind und lenkte das Gespräch auf einen anderen Gegenstand, indem er innerlich seine Unbesonnenheit verwünschte und ernstlich bedachte, was Mrs. Crummles von einem so plötzlichen Ausbruche wohl denken müsste. Die Dame schien jedoch sehr wenig daran zu denken, denn man hatte inzwischen aufgetragen. Sie reichte Nicholas die Hand und trat mit ein paar pomphaften Schritten an Mr. Snittle Timberrys linke Seite. Nicholas bekam den Ehrenplatz neben ihr und Mr. Crummles setzte sich dem Präsidenten zur Rechten. Das Wunderkind und die beiden Masters saßen beim Vizepräsidenten. Die Gesellschaft zählte 25 bis 30 Mitglieder und bestand aus Mr. und Mrs. Crummles, Londoner und sonstigen Theaterfreunden. Die Damen und Herren waren einander an Zahl ziemlich gleich und die Kosten wurden von den Letzteren getragen, deren jeder das Recht hatte, eine der Ersteren als Gast mitzubringen. Die Gesellschaft war eine sehr distinguierte, denn abgesehen von den Bühnensternen geringerer Größe, welche sich um Mr. Snittle Timberry bewegten, war ein Gentleman-Literat und Schriftsteller gegenwärtig, der seinerzeit 247 Romane so schnell dramatisiert hatte, als sie erschienen waren, einige noch früher, und daher ohne Frage ein Literat und Autor war. Anmerkung des Übersetzers: Wie man leicht sieht, ein Ausfall des Verfassers in Beziehung auf das Dramatisieren von Szenen seiner Pickwickier und des Twist, während diese Werke noch nicht vollendet waren. Dieser Gentleman saß Nicholas zur Linken, dem er durch seinen Freund, den afrikanischen Schlinger, vom unteren Ende des Tisches her mit großen Anpreisungen seiner Berühmtheit vorgestellt wurde. »Ich schätze mich glücklich, einen so ausgezeichneten Herrn kennenzulernen«, sagte Nicholas höflich. »Sir«, erwiderte der Witzbold, »die Ehre ist gegenseitig, wie ich zu sagen pflege, wenn ich ein Buch dramatisiere. Kennen Sie wohl eine Definition des Ruhms, Sir?« »Ich kenne deren mehrere«, versetzte Nicholas lächelnd. »Was ist die Ihrige?« »Wenn ich ein Buch dramatisiere, das ist Ruhm für den Verfasser desselben. Sie haben also Richard Turpin, Tom King und Jerry Abershaw die Namen derjenigen dem Ruhme übergeben, an denen sie ihre unverschämtesten Räubereien begingen?« »Ich weiß davon nichts zu sagen, Sir.« »Es ist allerdings wahr. Shakespeare dramatisierte Erzählungen, welche vorher gedruckt worden waren.« »Bill«, Anmerkung des Übersetzers, »Bill William«, »Sir?« »Ja, das tat er. Bill war ohne Zweifel ein Anpasser, und zwar ein sehr guter in seiner Art.« »Ich wollte sagen, dass Shakespeare die Sujets zu einigen seiner Dramen alten Erzählungen, welche in Umlauf waren, entnahm. Allein es kommt mir vor, als ob einige heutige Autoren der Klasse, welcher Sie angehören, noch sehr weit über ihn hinausgegangen wäre.« »Sie haben vollkommen recht«, unterbrach ihn der Autor, sich auf seinen Stuhl zurücklehnend und des Zahnstochers gebrauchend. »Die Intelligenz ist seit seiner Zeit fortgeschritten, schreitet fort, wird fortschreiten.« »Ich meinte«, fiel Nicholas ein, »über ihn hinausgegangen in einem ganz anderen Sinne, denn während er Überlieferungen, die seinen Zwecken in hohem Maße genügten, in den Zauberkreis seines Genius hineinzog und gewöhnliche Dinge so umwandelte, dass sie Jahrhunderten das höchste Entzücken gewähren müssen, werfen die besagten Autoren in den Zauberkreis ihrer Beschränktheit und Langweiligkeit Gegenstände hinein, welche den Bühnenzwecken durchaus unangemessen sind, und zerren in das Gemeine, wo er aus dem Gemeinen hob. Sie ziehen zum Beispiel lebenden Schriftstellern ihre unvollendeten Bücher, die von der Presse noch feuchten Bogen unter den Händen weg, zerschneiden sie je nach den Bedürfnissen ihrer Theater und den Leistungsfähigkeiten ihrer Schauspieler, beendigen unbeendigte Werke, flicken des Verfassers noch nicht gänzlich geborenen Gedanken nach ihrer ungeschlachten Weise zurecht, Gedanken, welche demselben viel Kopfzerbrechen bei Tage und manche schlaflose Nacht gekostet. Eilen dem Schlusse, den jener selbst intendiert, keck zuvor, alles ohne seine Genehmigung und wider seinen Willen, und edieren, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, in erbärmlichen Pamphlets Sinn und verstandlose Gemengsel von Auszügen aus der Originalschriftstellerwerken, setzen ihre, der Diebe, Namen als die Namen der Autoren davor und fügen denselben Ruhm rednerische Angaben hinzu, welche so viel besagen, dass sie bereits 100 andere Unrechtfertigkeiten derselben Art begangen haben. Worin besteht denn aber wohl der Unterschied zwischen einem solchen Stipitzen und dem Taschenbestehlen in den Straßen, wenn er nicht etwa darin gefunden werden soll, dass die Gesetzgebung die Taschentücher schützt, es aber jedermann überlässt, für den Schutz seines Hirns selbst Sorge zu tragen? Es müsste denn sein, dass dasselbe gewaltsamerweise eingeschlagen würde. »Man muss leben, Sir«, sagte der Literat achselzuckend. »Das würde in beiden Fällen eine gleich gute Entschuldigung sein«, fuhr Nicholas fort, »doch wenn Sie die Sache so stellen, habe ich nur noch zu sagen, dass ich, wenn ich Bücher schreibe und Sie ein durstiger Dramatisierer derselben wären, Ihnen lieber Ihre halbjährige, wenn auch nach so bedeutende Weinhausrechnung bezahlen, als einen Schrein in dem Tempel des Ruhms erlangen möchte, von welchem sie auch nur ein Fußgestell ausmachten. Die Unterredung schien hitzig werden zu wollen und würde mutmaßlich eine sehr unerfreuliche Wendung genommen haben, wenn sich Mrs. Crummles nicht dadurch in das Mittel gelegt hätte, dass sie an den Autor einige Fragen richtete, welche sich auf den Inhalt von 6 neuen Stücken bezogen, die er kontraktmäßig geschrieben, um den afrikanischen Messerverschlinger und dessen unvergleichliche Kunstleistungen in das Spiel zu bringen. Besagte Fragen führten zu einer so belebten Unterhaltung zwischen ihm und der Dame, dass ihm bald alle Erinnerung an seinen Disput mit Nicholas verschwand. Als die Getränke auf den Tisch gesetzt und herumgereicht waren, trat allmählich eine vollkommene Stille ein. Die meisten blickten von Zeit zu Zeit Mr. Snittle Timberry an und die Dreisteren klopften mit den Knöcheln auf den Tisch, um die Erwartungen anzudeuten, oder erlaubten sich kleine Aufforderungen mancherlei Art. »Nun, Tim, wachen Sie auf, Präsident! Die Gläser sind sämtlich gefüllt, Liebster!« und so fort. Mr. Timberry schlug sich indes nur auf die Brust, keuchte nach Atem und gab auf diese und andere Weise zu erkennen, dass er noch immer an den Nachwirkungen seiner Krankheit litte. Denn jedermann muss etwas auf sich halten, sei es, dass er sich auf oder nicht auf dem Theater befindet, während Crummles, der sehr wohl wusste, dass die zu erwartende Gesundheit ihm gelten würde, graziös mit dem einen Arme nachlässig über der Rücklehne auf seinem Stuhle dasaß und von Zeit zu Zeit das Glas zum Munde führte und mit demselben R, womit er bei Bankettszenen lange Züge von nichts aus Pappbechern zu tun pflegte, ein wenig Punsch zu schlürfen. Endlich erhob sich Mr. Snittle Timberry in der renommiertesten Attitüde, die eine Hand im Busen, die andere auf der nächsten Schnupftabakdose, schlug, nachdem man ihm enthusiastischen Beifall zugerufen, unter zahlreichen Zitaten die Gesundheit seines Freundes, Mr. Vincent Crummles, vor, und beschloss seine ziemlich lange Rede damit, dass er die rechte und linke Hand ausstreckte und Mr. und Mrs. Crummles zu wiederholten Malen aufforderte, dieselben zu ergreifen. Hierauf sprach Mr. Crummel seinen Dank aus, und nachdem dies geschehen war, schlug der afrikanische Schlinger in rührenden Ausdrücken Mrs. Crummels Gesundheit vor. Jetzt begannen Mrs. Crummels und die Damen laut zu stöhnen und zu schluchzen. Die heroische Frau bestand jedoch trotzdem darauf, selbst zu danken, was sie auf eine Weise und in einer Rede tat, dergleichen unerhört oder doch gewiss kaum erhört war. Sodann wurde es für Mr. Snittle Timberry Pflicht, die jungen Crummels hochleben zu lassen, und Mr. Crummels hielt als Vater eine Ergänzungsrede, worin er sich über die Tugenden, Liebenswürdigkeiten und Vortrefflichkeiten seiner Kinder verbreitete und den Wunsch ausdrückte, dass sie die Söhne und Töchter aller anwesenden Damen und Herren sein möchten. Diesen Feierlichkeiten folgte eine Unterbrechung, welche durch musikalische und andere Unterhaltungen ausgefüllt wurde, worauf Mr. Crummels die Gesundheit der Zierde des Künstlerstandes, Mr. Snittle Timberries und etwas später die der ebenmäßigen Zierde desselben, des afrikanischen Schlingers ausbrachte, seines sehr teuren Freundes, wenn ihm der Schlinger gestatte, ihn so zu nennen, welche Vergünstigung, da kein besonderer Grund ihrer Verweigerung vorhanden war, erteilt wurde. Nunmehr hätte er auf den Literaten getrunken werden müssen, allein es fand sich, dass er selbst zu viel getrunken hatte und auf der Treppe eingeschlafen war. Die Ehre wurde daher auf die Damen übertragen. Nach einer sehr langen Sitzung verließ endlich Mr. Snittle Timberry den Präsidentenstuhl und die Gesellschaft zerstreute sich unter vielen Adieus und Umarmungen. Nicholas wartete bis zuletzt, um seine kleinen Geschenke zu verteilen. Als er damit zu Mr. Crummels gelangte, konnte es ihm nicht entgehen, wie verschieden ihr jetziger Abschied von dem in Portsmouth war. An Mr. Crummels war keine Spur von theatralischem Wesen zu sehen. Er reichte Nicholas die Hand auf eine Weise, die ihn, wenn er derselben stets Herr gewesen wäre, zum besten Schauspieler seiner Zeit in der Rolle der edlen und gerührten Väter gemacht haben würde, und als ihm Nicholas ein herzlich gemeintes Lebewohl sagte, war er in vollkommenstem Ernste tief ergriffen. »Wir haben sehr vergnügt und glücklich miteinander gelebt, Johnson«, sagte er, »haben nie auch nur ein böses Wort miteinander gewechselt. Ich werde mich morgen früh unsäglich freuen, Sie gesehen zu haben, jetzt aber wollte ich fast, dass Sie nicht gekommen wären.« Nicholas war im Begriff, eine ermutigende Antwort zu geben, als ihn Mrs. Gruddons plötzliche Erscheinung nicht wenig außer Fassung brachte. Sie hatte an dem Abendessen keinen teilnehmen wollen, um am folgenden Morgen desto früher aufstehen zu können, prellte jetzt in ungewöhnlich weißen Gewändern aus einem Schlafzimmer heraus, schlang die Arme um seinen Nacken und drückte ihn mit größter Zärtlichkeit an die Brust. »Wie, gehen Sie auch mit?« fragte Nicholas, sich mit so guter Miene unterwerfend, als wenn sie das schönste junge Mädchen von der Welt gewesen wäre. »Barmherziger Himmel, was sollten Sie denn ohne mich anfangen?« erwiderte Mrs. Grudden. Nicholas unterwarf sich einer abermaligen Umarmung, womöglich mit noch besserer Miene, nahm so heitern Abschied, als er vermochte, und riss sich von seinen alten Freunden endlich los. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 31. Oktober 2024.